Deutschlandfunk Kultur Tonart. Allzu viele gesundheitsschädliche Exzesse hat der folgende Musiker wahrscheinlich nicht hinter sich. Ansonsten könnte er nicht mehr auf der Bühne stehen, im Alter von 90 Jahren. So alt wird Benny Golson heute. Aber genau das tut er. Er gibt immer noch Konzerte. Benny Golson, der viele Kapitel der Jazzgeschichte erlebt und selbst gestaltet hat. Mit einem Ton, der immer ein wenig wärmer, lyrischer und dunkler war als der vieler Kollegen. Die Welt ist voll mit Tenorsaxophonisten. Es gibt sicher 2 Millionen von ihnen und viele von ihnen sind gut, manche sogar sehr gut. Die einzigen, die ich nicht mag, sind die, die versuchen, John Coltrane nachzuahmen und ihn zu kopieren. John Coltrane war John Coltrane. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt niemanden, der besser sein könnte als er. Und ich finde es wichtiger, dass jemand seine eigene Identität hat und nicht versucht, John Coltrane zu kopieren. It's better for people to hear what they have to say, rather than them saying what they think John Coltrane would say. Der Saxophonist Benny Golson hatte natürlich selbst auch zahlreiche Vorbilder und musikalische Einflüsse, zum Beispiel Coleman Hawkins, Don Byers oder Lucky Thompson. Aber er hat sich schon früh von diesen Vorbildern emanzipiert und zu einem eigenen, kraftvollen, dennoch sehr melodischen Stil gefunden. Schon früh war Golson zudem ein gefragter Komponist. Miles Davis beispielsweise nahm 1955 sein Stück Stablemates auf. Kurz danach spielte Dizzy Gillespie, zu dessen Band Golson in den 50er Jahren gehörte, Stücke wie Whisper Not und I Remember Clifford ein. Und als dann kurz danach der Schlagzeuger Art Blakey den hochtalentierten Golson bei den Jazz Messengers engagierte, entstanden zahlreiche weitere bedeutende Kompositionen wie Along Came Betty oder Blues March. Blues March. Well, now I wrote that one for Art Blakey. That one was a special kind of a thing. Blues March habe ich für Art Blakey geschrieben. Das war etwas ganz Besonderes. Ich wollte ein Stück schreiben, bei dem er bereits am Anfang im Fokus steht. Die meisten Schlagzeuger dürfen ja erst am Ende eines Stückes ein Solo spielen, wenn alle anderen bereits dran waren und keinem mehr etwas einfällt. Erst dann darf der Schlagzeuger ran. Ich wusste zudem, dass Art Blakey in seinem Leben noch nie einen Marsch gespielt hatte. So amüsierte er sich zunächst, als ich das Stück anschleppte. Doch als auch die Leute es dann später mochten, hat Art nicht mehr darüber gelacht. Und er spielte es später mit jeder seiner Bands, bis zu seinem Tod. Every band he had played it, up until the time he died. He never stopped playing it. Es ist kaum zu glauben, dass die Zusammenarbeit von Benny Golson und Art Blakey nur ein gutes Jahr andauerte, was sicher daran lag, dass dieses eine Jahr eine besonders innovative Schaffensphase der Jazz Messengers war. Und Benny Golson hatte daran großen Anteil. Ich habe mit Art nur ein Jahr lang zusammengearbeitet, doch in diesem einen Jahr ist er als Bandleader enorm gewachsen. Ich half ihm dabei, sein Konzept auszubauen und zu verwirklichen. Und ich war auch mit daran beteiligt, die Musiker für die Band auszuwählen. Art war immer sehr sorgfältig, wenn es darum ging, neue Musiker auszusuchen, und hörte sie sich ganz genau an. Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Prozess, denn eine Band ist nur so gut wie die Musiker, die in ihr spielen. Das hat Art Blakey stets verstanden. Etliche junge Musiker, die kurze Zeit später sehr bekannt wurden, entdeckte Benny Golson für Art Blakeys Band, darunter den Trompeter Lee Morgan oder den Pianisten Bobby Timmons. Letzteren inspirierte Golson dann auch zu der weltweit bekannten und immer noch sehr gerne nachgespielten Komposition Monin. In den 60er Jahren wurde Benny Golson ein erfolgreicher Filmkomponist, der Musik für Serien und Filme wie MASH oder Mission Impossible schrieb. Die Sehnsucht trieb ihn jedoch wieder zurück auf die Bühne, wo er auch bald eine seiner frühen Bands, das Jazztet, mit Posaunist Curtis Fuller und Trompeter Art Farmer wiederbelebte, das bis weit in die 90er Jahre aktiv war und sich vor allem der Fortführung einer entspannten und dennoch energetischen Variante des Hardbop verschrieb. Bis heute ist Benny Golson ein aktiver Musiker geblieben, der weiterhin regelmäßig auftritt. Viele seiner Kompositionen werden zudem bis heute rauf und runter gespielt und von nachfolgenden Jazz-Generationen am Leben gehalten. Benny Golson ist zufrieden. Es ist schön zu hören, wenn andere Musiker deine Kompositionen spielen. Es ist sehr interessant, wie andere Musiker an deine Arbeit herangehen und wie sie die Stücke interpretieren. Es entstehen dabei Sachen, an die ich niemals gedacht hätte. Insofern ist es großartig, so etwas miterleben zu dürfen. Und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Die meisten Interpretationen gefallen mir. Most of them are good. Most of them are good. Yeah, yeah. Benny Golson, 90 Jahre wird der Jazz-Saxophonist heute. Matthias Wegner hat gratuliert.